Hörspiel am Feiertag. Heute am 26. Oktober und in unserer Reihe 100 Jahre Radio in Österreich bringen wir ein fast vergessenes Theaterstück des berühmten Wiener Schauspielers und Regisseurs Fritz Kortner. Kurt Reisnecker begrüßt Sie bei dieser Sonderausgabe des Ö1 Hörspiels. Donauwellen von Fritz Kortner ist ein Theaterstück, das in Österreich im Radio Premiere hatte. Erst danach war es auch auf der Bühne zu sehen. Und beides aber mit bemerkenswerter Verspätung. Denn die Radiofassung stammt aus dem Jahr 1983. Und Kortner hat das Stück Ende der 1940er Jahre in der amerikanischen Emigration geschrieben. Mehr als 30 Jahre liegen da dazwischen. Aber auch in Deutschland, wo das Stück 1949 in München uraufgeführt wurde, war es danach Jahrzehnte nicht zu sehen. Nach Einsprüchen der amerikanischen Militärregierung in Deutschland wurde es 1949 vom Spielplan genommen. Erst 1980 kam es in Düsseldorf zu einer Wiederaufführung. In Wien, dem Schauplatz des Stücks, kam es erst 1987 zu einer ersten Aufführung im Rahmen der Wiener Festwochen. Kortners Stück spielt im Frühjahr 1945 in Wien. In den ersten Apriltagen erreichen sowjetische Truppen Wien. Die Stadt ist umkämpft. Einen Monat vor der Kapitulation des Deutschen Reichs beschreibt Kortner die Sicht und Verhaltensweisen jener Personen, die sich im Friseursalon der Hauptfigur des Stücks Alois Dufek, im Hörspiel verkörpert durch Otto Schenk, in der Wiener Innenstadt treffen. Kortners Stück ist, bezogen auf die Hauptfigur, ein Gegenstück zum ebenfalls Ende der 1940er Jahre entstandenen Theaterstück Der Bockerer. Und es ist in mancher Hinsicht, Sie werden es hören, ein Vorläuferstück des Herrn Karl von Merz und Qualtinger. In Donauwellen kritisiert Kortner das dann Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs dominierende Narrativ, dass Österreich das erste Opfer des deutschen Faschismus gewesen wäre. Die Opferthese war, wie uns ja die Zeitgeschichte bestätigt, eine Art Lebenslüge der Zweiten Republik. Und Kortner thematisiert, man könnte sagen vorausschauend, ein Thema, das erst später zu einem Thema werden sollte, die Restitution. Die Rückstellungsgesetze der späten 1940er Jahre sahen die Rückgabe von enteignetem Vermögen nur in bestimmten Fällen vor. Und zu ihrem Recht zu kommen, war für viele Betroffene schwer bis gar nicht möglich. Eine Ende der 1990er Jahre, also 50 Jahre später, eingesetzte Historikerkommission schrieb zum Thema Rückstellungen und Entschädigungen, Zitat: Für die Opfer des Nationalsozialismus, die mit dem Leben davongekommen waren und die ihr geraubtes Hab und Gut zurück wollten, um überhaupt ein Überleben sichern zu können, war es äußerst schwierig, sich zu orientieren. In der Bundesrepublik Deutschland, wo im Prinzip zwei Gesetze die Rückstellung und Entschädigung regelten, war der Zugang einfacher. Fritz Kortner kritisiert in diesem Zusammenhang auch die zurückhaltende Haltung der Amerikaner. Seine Donauwellen sind nicht nur Zeit, sondern auch Radiogeschichte. Regie bei der Hörspielfassung führte Klaus Gmeiner, der langjährige Literatur- und Hörspielchef des Landesstudios Salzburg, dem wir viele herausragende Hörspiele verdanken. Donauwellen wurde 1983 produziert, vor mehr als 40 Jahren. Und deshalb bringen wir das Stück auch mit der originalen Ansage. In der Reihe »Das große Welttheater« bringt Österreich 1, Donauwellen, ein Stück von Fritz Kortner. Dass Fritz Kortner gleich nach seiner Rückkehr aus der amerikanischen Emigration sich 1949 in den Münchner Kammerspielen als Dramatiker vorstellte, ist nicht in die Annalen der Literaturgeschichte eingegangen. Dabei ist sein Stück Donauwellen noch im Exil geschrieben und eine Zeit lang von Charlie Chaplin zur Aufführung erwogen, ein rares Stück Zeitgeschichte. Kortner zeigt uns im Umfeld des Wiener Friseurs Dufek den Ausschnitt einer Gesellschaft, die zwischen einem nicht mehr und einem noch nicht hängt. Die erste Szene spielt im April 1945, als die deutsche Wehrmacht gerade aus Wien abgezogen und die Rote Armee noch nicht einmarschiert ist.

unspektakuläre Lebensgeschichte, durch die uns Peter Matic als Erzähler führt.